Heute ist Fabian Georgi hier, der zum Verhältnis von kritischer Theorie und No Border reden wird. Grundsätzlich, Antifa-Café jeden Dienstag im Monat, wir sind ja beim nächsten Termin am 15.03. Wird es im Bezug zur großen antirassistischen Demo am 19.03. zum Thema, wie weiter rassistische Mobilmacher in der Gesellschaft und ein Konzept gehen, das aus der Gruppe intern irgendwie vorgestellt wird. Genau, das Ganze ist im Rahmen einer Veranstaltungsreihe mit verschiedenen Gruppen anzusiedeln. Da freuen wir uns auch ganz arg drauf. Genau, zu dieser Großdemo, zu der wir natürlich herzlich einladen, gibt es auch einen antinationalen Blog. Dann wurde ich noch gebeten, weitere Veranstaltungshinweise zu geben. Und zwar einmal am 20.02. in Kärnten, das ist jetzt am Samstag, wird es in Klagenfurt einen Aufmarsch der Militären geben. Wer möchte, ist herzlich eingeladen, sich auch dort an Gegenprotesten zu beteiligen. Des Weiteren am 5.3. in Wien, hier am Ballhausplatz, wird die Partei des Volkes irgendwie versuchen, sich in der Öffentlichkeit breitzuschlagen. Das gilt es irgendwie auch zu verhindern. Also auch da bitte zahlreich kommen. Genau, und noch eine Sache. Wir haben heute zu jedem Getränk, wie wir jetzt, wenn ihr schon was getrunken habt, irgendwie auch schon gehört haben, einen 1 € Soli-Aufschlag für die Anti-Rap-Kasse, die irgendwie dringend benötigt wird. Also viel trinken und spenden. Genau. Vielen Dank, viel Spaß beim Vortrag und ja, alles klar. Okay, hallo. Mein Name ist Fabian Georgi, ich will gar nicht so viel zu mir sagen. Ich habe Politikwissenschaft studiert in Berlin, arbeite gerade an der Uni Marburg, bin auch aktiv in verschiedenen politischen und wissenschaftlichen Kontexten, zum Beispiel jetzt gerade auch in diesem Netzwerk für kritische Migrations- und Grenzregimeforschung. Das reicht vielleicht auch. Ich freue mich auf jeden Fall, hier zu sein und auch mal so einen klar linksradikalen Kontext über diese theoretischen Fragen zu sprechen, weil ich glaube, dass gerade kritische Wissenschaft die Aufgabe hat, auch in so einem Bewegungskontext da die Ergebnisse weiterzutragen, in Diskussionen einzusteigen. Und mir ist gestern gerade aufgefallen, ich beschäftige mich schon ziemlich lange damit. Für mich war so die Frage von No Border, was heißt das eigentlich? So ein Schlüsselmoment war 2001, das ist schon 15 Jahre her jetzt, beim damaligen antirassistischen Grenzcamp in Frankfurt am Main. Ich bin da relativ spontan hingefahren mit Freunden von der Uni, die meinten, das Camp, lass uns mal hinfahren, das klang spannend. Und hatte davor noch nicht so viel zu Antira gemacht. Und ich weiß noch, wie verschiedene Refugee-Aktivistinnen von The Voice und anderen Gruppen erzählt haben, wie es Filme gab, wie es Aktionen gab. Und ich dachte irgendwie, wenn man sich damit konfrontiert, was damals wie heute an den Grenzen passiert, die Toten, die es da gibt, die massive Entrechtung im Inneren des Territoriums, diese riesigen dystopischen Strukturen, die da aufgebaut werden, um die Mobilität von Menschen zu kontrollieren, die eigentlich nichts wollen als ein besseres Leben aus verschiedenen Gründen, deren Gründe man auch verstehen kann, egal was die sind, dass diese Reaktion, die Slogans damals, ne? No Border, No Nation, kein Mensch ist illegal, offene Grenzen und dann auch gleiche Rechte für alle Menschen, die dann vielleicht kommen, dass das irgendwie instinktiv sich richtig angefühlt hat. Ne? Entgegen diesem Schrecken war das doch die klare Reaktion, da musste man noch gar nicht so besonders radikal sein, sondern eigentlich an die Menschenrechte denken, ne? Alle Menschen sind gleich. So, und dann war eine Forderung von offenen Grenzen eigentlich verständlich. Ich habe mich damals schon gefragt, okay, aber wie funktioniert das? Was ist, wenn die Grenzen offen sind? Wie reagiert man auch auf die Vorhaltung, ne, die man dann von den Eltern gekriegt hat, von irgendwelchen Leuten, die im Mainstream sind? Okay, Grenzen auf, vielleicht sagen die noch bestenfalls, ist ja eine gute Idee, klingt nett, aber wenn wir das machen, bricht alles zusammen, es funktioniert nicht, ne? Es geht einfach nicht. Und ich wusste damals keine so richtige Antwort darauf und habe dann auf dem Camp noch und bei Veranstaltungen später Leute gefragt, also ältere Leute, die da auf dem Podium saßen, wie funktioniert das, wie kann man das denken? Und mein Eindruck war, dass da nicht so richtig viel kam. Und mein Eindruck war, dass diese Forderung von No Border und offenen Grenzen eine sehr inspirierende Provokation ist, die irgendwie sich richtig anfühlt, die Leute zum Nachdenken bringt, die irgendwie radikal ist, dass es bei oft ein ziemlich leerer Slogan war, dass auch Leute aus der radikalen Linken nicht so richtig klar hatten, was das eigentlich bedeutet. Und das war für mich so ein Impuls, nicht so als Hauptding, aber in den letzten Jahren schon immer mal wieder zu überlegen, wie kann man das denken, was heißt No Border eigentlich, was wären die Konsequenzen daraus, und das versuche ich heute ein bisschen zu machen, mit Hilfe der kritischen Theorie, also wie übt man eigentlich Kritik an diesen Grenzregimen, an den Kontrollen und wie kommt man dann damit vielleicht auch zu einer politischen Praxis. Ich habe hier ein Zitat mitgebracht zum Einstieg, jetzt vom Oktober von Slavoj Žižek, den kennen wahrscheinlich viele, so ein linker Philosoph. Und ich finde, das Zitat macht nun mal auch ganz schöne Art klar, dass dieses Nachdenken darüber, was ist eigentlich normal und was bedeutet das heute nach dem Sommer der Migration, wo die Grenzen partiell offen waren, umso dringender ist. Žižek sagt, hat in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung, ja, Europa sei bedroht durch rechte Einwanderungsgegner, aber nicht nur von rechts, sondern auch von links. Europa ist aber auch bedroht von sentimentalen Linken, die heuchlerisch für offene Grenzen plädieren. Diese Linksliberalen, das sind Schimpfwort, ne? Wissen genau, dass ihre Forderung nicht durchsetzbar ist und da es nie dazu kommen wird, dass alle Grenzen fallen, fordern sie es umso vehementer. Sie genießen masochistisch ihre eigene Impotenz und fühlen sich gleichzeitig moralisch überlegen. Und ich habe mich zum einen ganz schön geärgert über das Interview, weil ich dachte, ne, da ist so diese alte linke Forderung von No Border, freies Fluten, kein Mensch ist illegal, die es seit den 80er, 90er Jahren in der Form gibt, wurde mal so nebenbei diskreditiert als irgendwie Quatsch und illusorisch. Und die Leute, die seit langem dafür kämpfen, auch die Refugees selber, werden überhaupt nicht ernst genommen. Und ich dachte aber auch, na, ein bisschen was, der Žižek trippelt ja gerne mal rum, ein bisschen wahren Kern hat seine Vorhaltung vielleicht doch, weil auf eine bestimmte Art ist es halt leicht zu sagen, ne, offene Grenzen, wenn man gar nicht so richtig weiß, was man damit meint, wenn man eigentlich nicht angeben kann, was das bedeutet und wenn man auch nicht weiß, dass es nicht durchsetzbar. Und ich glaube, dass gerade diese Situation momentan immer noch der partiell offenen Grenzen auch die radikale Linke sozusagen mit harten Fragen konfrontiert. Was heißt das, wie, ne, wenn Leute sagen, okay, jetzt sind die Grenzen ja offen, totales Chaos, wir müssen die zumachen, was antwortet man dann? Also man ist so ein bisschen, auch wenn man jetzt keine Realpolitik macht, mit so ein bisschen mit realpolitischen Konsequenzen so einer radikalen Forderung konfrontiert. Und ich glaube, der Punkt wäre, damit Žižek hier nicht recht hat, damit diese Forderung von No Border nicht nur eine linksliberale, moralische Feel-Good-Position ist, muss man darüber nachdenken. Das habe ich sozusagen vor in verschiedenen Schritten. Ich habe das hier in fünf Schritte geteilt. Die ersten geht so ein bisschen darauf, wie kritisiert man erstmal, welche Arten kritisiert man diese Grenzregime, kritisiert man die Institutionen von ungleicher Staatsbürgerschaft, von Migrationskontrollen, von Grenzen. Und mein Vorschlag ist zu sagen, man kann das mit dieser Methode der immanenten Kritik machen auf zwei Arten, die unterschiedlich radikal sind und beide auch wichtig, dass aber Kritik aus einem gerade auch materialistischen oder marxistischen Kontext sicher nicht ausreicht. Und Kritik muss irgendwie in Analyse übergehen und mal klarkriegen, was bekämpfen wir da eigentlich. Ne? Das ist eigentlich das Problem. Das sagen 3 und 4. Und zum Schluss versuche ich noch so ein bisschen diese Dilemmata der Praxis zu reflektieren, auch wenn es da jetzt nicht die Lösung geben wird, weil die Dilemmata, die Probleme sind irgendwie Probleme der Wirklichkeit, denn die wird man nicht durch einfaches Nachdenken lösen können. Ich fange mal an mit einem Zitat, was ich gerade in diesem Feld von Migration und Grenzen so ganz eindeutig fand, ne, von John Holloway, ganz aus den ersten Sätzen von seinem berühmten Buch Die Welt verändern, ohne die Macht zu übernehmen. Und Holloway argumentiert halt, ne, will ein Buch schreiben vor kritischer Theorie und fragt sich, wie fangen wir mit kritischer Theorie eigentlich an, über verschiedene Gegenstände. Und er sagt, der Anfang von Theorie, von Nachdenken, von radikaler Analyse ist eigentlich ganz schön emotional erstmal. Und er hat diese Metapher des Schreis. Ein Schrei der Trauer, ein Schrei des Entsetzens, ein Schrei des Zorns, ein Schrei der Verweigerung, nein. Der Ausgangspunkt theoretischer Reflexion ist Opposition, Negativität, Kampf. Die Wut treibt zum Gedanken. Und mich hat das sozusagen angesprochen, immer dann, wenn ich beschäftige mich dauernd damit, aber wenn ich neu darüber nachdenke, was an den Grenzen passiert, wie Leute unterrichtet werden. Und ich habe so ein paar Fotos zusammengestellt aus dem letzten Jahr, also jetzt links oben vom letzten April, diese große Schiffskatastrophe nahe Lampedusa mit etwa 800 Toten. Links unten der kleine Junge Alan Kurdi Anfang September an dem Strand nahe Bodrum. Rechts unten ist dieses Jungle Camp in Calais. Also man sieht, man kann, glaube ich, den Zorn fühlen, die Wut, die Empörung. Ne? Das ist schlimm, das kann doch so nicht weitergehen, man muss irgendwie reagieren. Vielleicht auch, wenn man dauernd Statistiken sieht, wie viele Menschen hier 2014 und 2015 im Mittelmeer ertrunken sind. 15 ist nicht mal zu Ende da, also 3000 Leute bis 4000 Leute. Wenn man sieht, wie nach der Phase der partiell offenen Grenzen die Grenzen wieder aufgebaut werden. Das sind drei Fotos von der griechisch-mazedonischen Grenze und Merkel in Ankara mit Erdogan, wie sie halt irgendwie versucht, die Grenzen erneut zu schließen. Und ich glaube, das sind sozusagen die Ausgangspunkte, dieses Gefühl, da stimmt was nicht, das kann doch so nicht sein, da müssen wir irgendwie reagieren. Und wie geht kritische Theorie davor? Und mein Ansatzpunkt wäre sozusagen mit der klassischen kritischen Theorie, mit der Frankfurter Schule von Max Horkheimer, hier in diesem Zitat aus dem berühmten Text Traditionelle und kritische Theorie. Und Horkheimer sagt sozusagen, der Ausgangspunkt von kritischer Theorie ist eigentlich die Einsicht, dass bestimmtes Leid, dass bestimmte Zustände nicht naturnotwendig sind. Das Zitat ist ein bisschen komplizierter, wir können das mal auseinandernehmen, aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Dieses Motiv, okay, es gibt da Sachen in der Realität, die können wir nicht ändern, wie den Tod vielleicht selber, aber es gibt ganz viele andere, die sind nur menschengemacht und die zu akzeptieren, wenn die negativ sind, das wäre sozusagen furchtbar und unvernünftig. Na, der erste Punkt ist, der intellektuellen und materiellen Aktivität der Menschen wird immer etwas äußerlich bleiben, nämlich die Natur als Inbegriff der jeweils noch unbeherrschten Faktoren, mit denen die Gesellschaft es zu tun hat. Also was sagen Natur in diesem Sinne ist, wandelt sich, aber der Tod an sich, bestimmte unheilbare Krankheiten, Erdbeben, Meteoriteneinschläge, sowas. Also wie die gesellschaftlich wirken, ist unheimlich sozial und politisch bedingt, aber als Faktoren sind die nicht voll unter Kontrolle zu bringen. Und die zu einem gewissen Grad zu akzeptieren, ist, würde Horkheimer sagen, auch vernünftig. Aber wenn es jetzt Leid gibt, was nicht unter diese Kategorien fällt, das ist nicht zu akzeptieren. Soweit aber dazu als weiteres Stück Natur, die einzig von den Menschen selbst abhängenden Verhältnisse. Beziehung bei der Arbeit, der Gang ihrer eigenen Geschichte gehören, ist diese Äußerlichkeit nicht nur keine überhistorische, ewige Kategorie, sondern das Zeichen einer erbärmlichen Ohnmacht, in die sich zu schicken, wieder menschlich und wieder vernünftig ist. Und wenn wir jetzt, was wir eh wissen, oder wenn wir die Bilder gesehen haben von Menschen, die im Mittelmeer ertränken, von diesem elenden Jungle Camp in Calais, das Bild von dem kleinen Jungen, die Grenzen, die wieder aufgebaut werden, dann sind das ja alles Dynamiken, die nicht naturnotwendig sind, die nicht irgendwie gottgegeben sind, sondern es sind Prozesse, die menschengemacht sind. Und das ist menschengemachtes Leid. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidendes Grundmotiv von kritischer Theorie und linker Politik, Leid, das nicht naturnotwendig ist, das menschengemacht ist, nicht zu akzeptieren, weil das wäre sozusagen gegen jede Vernünftigkeit. Und Horkheimer sagt sozusagen, ausgehend von dieser Einsicht, das ist eigentlich das, was kritische Theorie ist. Die kritische Theorie ist ein Existenzialurteil, sie erklärt, es muss nicht so sein, es ist nicht naturnotwendig, die Menschen können dieses Sein ändern, die Umstände dafür sind jetzt vorhanden. Und kritische Theorie geht aus von dieser Einsicht, wir kritisieren diese Grenzregime, wir kritisieren ihre Folgen, weil sie nicht naturnotwendig sind. Und die kritische Theorie selber ist nicht diese Einsicht, nur die Wurzeln davon aus entfaltet sie. Kritische Theorie ist als Ganze ein einziges entfaltetes Existenzialurteil. Die Frage ist nun, okay, man hat diese Einsicht gewonnen, es ist nicht naturnotwendig, es ist menschengemacht. Wie fängt man jetzt eigentlich mit Kritik an? Was ist eigentlich Kritik? Es gibt verschiedene Methoden. Eine zentrale Methode ist, sagen die, sogenannte immanente Kritik. Ich habe hier ein schönes Zitat von Johannes Agnoli, der war lange Professor in Berlin, kommt aus Italien. Ein schönes Foto, er liest eine Zeitung, wo er auch steht, die Migranten sind im Kampf, sie kämpfen. Und er hat in einem wichtigen Text 87 für die Politikwissenschaft erklärt, man kann das aber verallgemeinern, was ist eigentlich diese Methode der immanenten Kritik. Die kritische Politologie entlarvte in theoretischer Fortführung der Frankfurter Schule die Trennung vom Schein der Werte und dem Sein der Macht, vom Ideal und Leben in den parlamentarischen Verfassungsstaaten, also das Auseinanderklaffen von Verfassungsnorm und Verfassungswirklichkeit, von Proklamation und Exekution. Es geht also bei der immanenten Kritik darum, als Methode auf diese Lücke zu zielen, ja, auf dieses Auseinanderklaffen zwischen Idealen, Normen, hehren Ideen, die jetzt hier zum Beispiel die Europäische Union von sich hat, von Demokratie und Menschenrechten und Freiheit und dem, was sozusagen on the ground an den Grenzen passiert, das, was Frontex tut, das, was an der griechisch-mazedonischen Grenze geschieht, von den Toten im Mittelmeer. Und immanente Kritik zielt darauf, diese Gap, diese Lücke, dieses Auseinanderklaffen deutlich zu machen und dadurch irgendwie Veränderung zu erzeugen. Und mein Argument ist im Folgenden, dass man das auf unterschiedlich radikale Art und Weise machen kann. Und die erste Variante wäre sozusagen eine linksliberale Variante davon. Und wenn man sich das für die Grenzen vorstellt, zum Beispiel für Frontex, verweisen die darauf, die Frontex macht da was oder auch andere Institutionen, aber die sind nicht genügend transparent und parlamentarisch kontrolliert. Ja, das entspricht nicht den demokratischen Kontrollnormen, die es so gibt. Zweitens kann man sagen, es wird versucht, so einen juristischen Abgleich zu machen zwischen den juristischen Normen, den konkreten Gesetzen, den legalistischen Ideen und dem, was passiert, und zu sagen, hey, was die da tun an der Grenze widerspricht den juristischen Normen und diese Lücke ist wieder gesetzlich, das muss aufhören. Es gibt irgendwie Forderungen, dauernd den Flüchtlingsschutz zu verbessern. Das heißt, es ist mehr so, der Geist der Menschenrechte wird nicht eingehalten. Es gibt eine Lücke zwischen dem eigentlichen Geist der Menschenrechte und dem, was da unten passiert an der Grenze oder auch innerhalb des EU-Territoriums. Und man kann das, glaube ich, zusammenfassen, dass diese linksliberale Variante darauf zielt, nicht darauf zielt, Grenzen abzuschaffen. Die sagen ja nicht nur Border, sondern die zielen darauf, sagen, faire menschenrechtliche Kontrollen zu erzeugen. Also ne, es gibt da schon Abschiebungen und so weiter, aber es muss unter bestimmten Bedingungen stattfinden, möglichst wenig und so weiter, möglichst freiwillig, aber letztlich dann doch. Also versuchen, die Lücke zwischen den menschenrechtlichen Idealen und den Kontrollen zu schließen. Und man kann die Kritik, glaube ich, so zusammenfassen, ist der Versuch, den Staatsapparaten der Migrationskontrolle so eine parlamentarisch, völkerrechtliche, juristische Kandare anzulegen und die ein bisschen zu kontrollieren. Und man kann schon sehen, ne, aus einer linksradikalen Bewegungsperspektive ist das so ein bisschen wenig. Ich würde aber wirklich sagen, trotzdem sagen, man muss klar haben, dass das auch wichtige Beiträge liefert, dass das auch Effekte hat, dass gerade auch juristische Kämpfe Einfluss haben können, dass sie jetzt kanalisieren, dass sie konkrete Verbesserungen erreichen. Trotzdem kann man sicher auch sehen, dass sowas begrenzt ist. Und ich habe hier so ein ganz witziges Beispiel, finde ich. Das ist eine Broschüre, ich glaube von 2009, ich bin gerade nicht ganz sicher, die rausgegeben wurde, unter anderem von dieser grünen Europaabgeordneten Ska Keller, die auch gute Sachen macht sicher, aber auch problematische Sachen. Auf der Innenseite dieser Broschüre ist dieser kleine Bär, Migration is not a crime, und wenn man das ernst nimmt, ist das ja was ganz schön Radikales. Ne? Und ich glaube, ein Beispiel dafür, dass auch in diesem linksliberalen Raum so radikale Ideen rumschwören, ne? Wie Migration is not a crime, kein Mensch ist illegal, Refugees welcome. Wenn man das alles ernst nehmen würde, zieht das ja fast auf No Border, auf offene Grenzen. Was die aber genau tun, ist dann was anderes. Was in der Broschüre nämlich dann steht, ist eigentlich nichts weiter als: Hier ist Frontex und welche Gesetze bricht Frontex? Welche sehr, sehr konkreten juristischen Normen werden durch Frontex verletzt? Das ist auch ein wichtiger Beitrag, aber darüber geht es nicht hinaus. Es geht ja nicht um offene Grenzen, es geht um Verbesserung des Asylschutzes und so weiter. Und das Argument wäre, das ist nicht so überraschend, ne, in dem Kontext hier wahrscheinlich, dass das enge Grenzen hat, was man damit erreichen kann, was die Effekte davon sind. Also linksliberale Kritik, sagt auch Anjoli übrigens, ist dauerhaft berechtigt, ist eine wichtige Aufgabe, aber ist eben begrenzt in seiner Wirksamkeit, in ihrer Wirksamkeit. Man kann sehen, wenn man dauernd nur über Flüchtlingsschutz redet, bestimmte Gruppen, dann ist das eine Vermeidungsstrategie. Man delegitimiert ja eigentlich die Mobilität von allen Menschen, die nicht in dieses enge Raster der Genfer Flüchtlingskonvention oder auch nationaler Gesetze passen. Das heißt, die nicht verfolgt sind aus politischen, rassistischen, religiösen Gründen, deren Mobilität sozusagen dann immer delegitimiert und als illegal, als schlecht dargestellt, wenn man nur darüber redet, Flüchtlinge zu stützen und dass das Asylsystem verbessert werden muss. Ich habe eine kleine Geschichte dazu. Ich war in Berlin mal bei einer Buchvorstellung, so ein Taz-Buch, auch über Europas Grenzen, und die hatten so zwei Teile. Am Anfang haben sie über Afrika gesprochen, wie da in Senegal die Fischfangflotten der EU, so die Lebensbedingungen der Fischerinnen, der Fischersfamilien in Senegal zerstören. Die gehen pleite, die können nicht mehr leben und danach machen die sich auf den Weg nach Europa. So, weil die EU-Wirtschaftspolitik da die Lebensgrundlagen zerstört, also schon politökonomisch kritisch. Der zweite Teil war dann die Praxis. Ne? Da haben sie Vorschläge gemacht, was passieren soll, und diese praktischen Vorschläge, da ging es dann nur um Asyl, da ging es nur um Flüchtlinge, und das war so ein offensichtlicher Widerspruch zu ihrem eigenen Beispiel, weil gerade die Fischerinnen in Senegal, denen da die Lebensgrundlage zerstört wurde, sind ja keine Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention. Ja? Nach deren Logik durften die halt nicht kommen. Und von daher ist, glaube ich, die Rede immer, die Flüchtlinge zu schützen, problematisch, weil ganz viele Leute, unter anderem problematisch, weil viele Leute ausgeschlossen werden. Was so eine linksliberale Kritik, glaube ich, auch vergisst, ist, dass souveräne Nationalstaaten nach diesem Völkerrecht auch den Zugang zu ihrem Territorium durchaus gewaltsam regeln dürfen. Die dürfen Menschen fixieren, filtern, sie dürfen sie abgestuft entrechten, sie dürfen sie auch abschieben. Man kann, glaube ich, klar machen, dass nationale Staaten, Nationalstaaten, Migrationskontrollen ohne Menschenrechtsverletzung nicht funktionieren. Ja? Also man kann sagen, eine menschenrechtliche, faire Migrationskontrolle, das wäre sowas wie Atomkraftwerke, die kein Atommüll produzieren, oder das wäre wie ein Kapitalismus ohne Krisen. Sagen, ein Nationalstaat beruht notwendig auf der gewaltsamen Ausgrenzung der Nicht-Dazugehörigen. Auch gerade diese Motive, ne, alles ein bisschen transparenter zu machen, besser kontrolliert, ich mag diese Metapher, das zielt so ein bisschen darauf, einen umweltfreundlichen Panzer zu bauen. Ne? Also schön, dass der Panzer dann weniger Abgase ausstößt, dass er recycelbar ist, aber das ist ja nicht das eigentliche Problem mit dem Panzer, weil er immer noch seine eigentliche Funktion erfüllt. In dem Fall in der Metapher, ne, abschieben, Leute festhalten, Leute blocken, Leute hierarchisiert entrechten, dann geht die Kritik so ein bisschen vorbei, das Messer der Kritik schneidet am Frauenkern dieses Migrationskontrollsystems vorbei. Das heißt, das zentrale Argument ist, die linksliberale Kritik ignoriert, affirmiert und stärkt grundlegend die Verhältnisse, die gesellschaftlichen Bedingungen, die die unmenschlichen Kontrollen notwendig hervorbringen. Und so ein ganz fieses Zitat hier von Hannah Arendt dazu aus ihrem Buch Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft von 1951, diesen berühmten Kapitel Aporien der Menschenrechte, wo sie sich so ein bisschen lustig macht, ne, über so total menschenrechtsbasierte Argumentationen, die es schon damals gab. Und sie sagt halt, die Menschenrechte haben immer das Unglück gehabt, von politisch bedeutungslosen Individuen oder Vereinen repräsentiert zu werden, deren sentimental-humanitäre Sprache sich oft nur ein geringes von den Broschüren der Tierschutzvereine unterschied. Das ist ein bisschen fies, ne? Aber man kann sich das vorstellen, wenn heute geredet wird über die armen Flüchtlinge, wir müssen ihnen helfen und es ist so schlimm, was da passiert und wir müssen uns alle zusammentun und da was machen und lass uns ihnen helfen. Ne? Also wenn das so artikuliert wird, ohne jede gesellschaftskritische Analyse, wenn viele Menschen dadurch ausgeschlossen werden, dann ne, kann das manchmal diese Polemik von Arendt wie so Tierschutzverein-Broschüren klingen. Bevor ich jetzt aber dazu komme, was wäre denn in die Analyse, wie kann man das Grundlegende verstehen, habe ich noch will ich das Argument machen, dass diese Methode der immanenten Kritik, also der Abgleich zwischen den Normen dieser Gesellschaft, den Menschenrechten, der Demokratie und so weiter, dass das durchaus eine wichtige Methode ist, die man auch noch radikal zuspitzen kann und sollte. Und habe hier ein schönes Zitat von Marx aus der Einleitung in die Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie, ich glaube von 1844, diese berühmte Formulierung, die Verhältnisse zum Tanzen zwingen, auch nicht bringen, ne? Sondern zwingen. Und da beschreibt er, glaube ich, wie diese Methode der immanenten Kritik funktioniert. Genau, wie kritisiert man? Es handelt sich darum, in dem Fall den Deutschen, also im Vormärz, den 1840er Jahren, keinen Augenblick der Selbsttäuschung und der Resignation zu gönnen. Man muss den wirklichen Druck noch drückender machen, indem man ihm das Bewusstsein des Drucks hinzufügt. Die Schmach noch schmachvoller, indem man sie publiziert. Man muss jede Sphäre der deutschen Gesellschaft als die Partie Honteurs, den Schandfleck der deutschen Gesellschaft, schildern. Man muss diese versteinerten Verhältnisse dadurch zum Tanzen zwingen, dass man ihnen ihre eigene Melodie vorsingt. Und die eigene Melodie wäre sagen heute die Melodie der Menschenrechte. Ne? Und ich stelle mir das so vor, man konfrontiert diese bürgerliche Gesellschaft immer wieder damit, dass ihre eigene Praxis an den Grenzen, an den Migrationsregimen mit ihrem Ideal, mit ihrer eigenen Melodie der Menschenrechte, der Freiheit, der Demokratie nicht übereinstimmt. Das ist ja eigentlich offensichtlich, das wissen die auch. Das heißt, es geht so ein bisschen darum, den Finger in die Wunde zu legen. Und ich stelle mir das so vor, man nimmt den Finger, legt ihn in die Wunde, dann pult man richtig in der Wunde rum. Also immer wieder so richtig rein, dass es richtig wehtut. Und das muss man immer wieder machen. Und ich glaube, das ist noch eine andere Diskussion, aber dass diese partielle Öffnung der Grenzen letztes Jahr und heute immer noch auch ein Resultat davon war, dass linke und auch vielleicht linksliberale Kräfte jahrelang in dieser Runde gepult haben, ne, und den bürgerlichen Kräften ein schlechtes Gewissen gemacht haben, die Schmach noch schmachvoller gemacht haben. Man kann das mal ein bisschen durchbuchstabieren, ausgehend von dem vielleicht im ersten Blick gar nicht so radikalen ersten Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Alle Menschen sind frei und gleich und an Würde. Nee, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. So, und wenn man das konsequent weiterdenkt, würde ich sagen, ergeben sich oder können sich daraus ganz schön radikale Konsequenzen ergeben. Das ist eine radikal egalitäre Position, das heißt die Ungleichbehandlung von Menschen, die Hierarchisierung von Menschen muss sich grundlegend legitimieren, wenn es denn stimmt, dass alle Menschen frei und gleich an Würde und Rechten geboren sind. Und wenn das so ist, dann müssen alle Privilegien, alle Hierarchisierungen, die auf zufälligen oder ethisch irrelevanten Eigenschaften basieren, müssen abgeschafft werden. Das heißt, welche Hautfarbe ich habe, welche Sexualität, welches Geschlecht mir zugeschrieben wird, welche Schuhgröße, alles Mögliche, das sind zufällige Eigenschaften, ja, für die ich nichts kann, auch irgendwelche Staatsbürgerschaft meine Eltern hatten, welchen Pass ich jetzt zufällig habe, dafür habe ich selber nichts getan. Ja, es ist zufällig und es ist wirklich irrelevant und wenn es stimmt, dass alle Menschen frei und gleich sind, kann das doch keine Grundlage dafür sein, so unterschiedliche zufällige Eigenschaften Menschen so massiv ungleich zu behandeln. Und man kann, glaube ich, Staatsbürgerschaft, und das ist ja eigentlich das Kriterium, wo Menschen heute ungleich behandelt werden, man kann das mit einem feudalen Privileg vergleichen, weil es auch wie feudale Privilegien früher vererbt wird, primär Staatsbürgerschaft. Ne? Joseph Cairns ist einer der zentralen Philosophen, die sich für offene Grenzen einsetzen, hat in den 80er Jahren einen wichtigen Text geschrieben und das ist dann sein zentrales Argument. Staatsbürgerschaft in westlichen liberalen Demokratien ist das moderne Äquivalent zu feudalen Privilegien. Ein ererbter Status, der die eigenen Lebenschancen massiv verbessert. Wie ein angeborenes Adelsprivileg ist restriktive Staatsbürgerschaft kaum zu rechtfertigen, wenn man genau darüber nachdenkt. Und Cairns nutzt so ein bisschen, glaube ich, also hier implizit die Idee der Menschenrechte, alle Menschen sind frei und gleich und sagt, wie kann denn sowas Zufälliges wie Staatsbürgerschaft oder wie der Adelsstatus meiner Eltern, wie kann das die Grundlage dafür sein, Menschen so massiv ungleiche Lebensstandards zu geben? So, und ich glaube, man kann das Argument noch ein bisschen weiter treiben und sich klar machen, dass viele historische, große, wichtige Emanzipationskämpfe unter anderem auf dieser Grundlage geführt worden sind. Also der Kampf gegen, hier war das Beispiel gegen Feudalismus, die Trennung von leibeigenen Bauern, Bürgerinnen und Adel, wurde auch mit dem Argument der Menschenrechte angegriffen. Auch sagen die Ungleichbehandlung aufgrund von Geschlecht. Ne? Was hat Geschlecht zufällig und überhaupt damit zu tun, dass Menschen ungleich behandelt werden? Das kann ja wohl keine Grundlage sein. Die Hautfarbe, der Sklavenstatus meiner Eltern, meine Klasse, meine Sexualität, das kann doch keine Grundlage sein. Und was vielleicht das zentrale Argument dabei ist, ne, dass all diese Hierarchisierungen früher total selbstverständlich und naturhaft wirkten. Also früher, heute immer noch, aber früher noch mehr als heute, dachten halt Männer, natürlich, selbstverständlich müssen Frauen den Männern untergeordnet sein. Das ist ja die Ordnung der Welt, das ist ganz selbstverständlich. Ne? Oder weiße Menschen dachten früher noch mehr als heute, in ihrer Mehrheit, selbstverständlich können schwarze Menschen nicht die gleichen Rechte haben wie wir. Das ist eine ganz andere Kategorie, das war selbstverständlich für die. Und heute denken Bürgerinnen des globalen Nordens, selbstverständlich dürfen wir die Bürgerinnen des globalen Südens an den Grenzen stoppen, wir dürfen die entrechten, wir dürfen sie abschieben. Das ist ja ganz selbstverständlich, das ist die Ordnung der Dinge. Und das Argument ist, glaube ich, dass diese Hierarchisierung, die massive Ungleichbehandlung aufgrund von Staatsbürgerschaft einfach ein weiteres, letztlich willkürliches System ist, Menschen zu hierarchisieren und ungleich zu behandeln. Dass man das, wenn man dieses Motiv der Menschenrechte ernst nimmt und wenn man das konsequent interpretiert, kann man das eigentlich nicht rechtfertigen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Impuls eines radikalen Humanismus, der auch gerade der Frankfurter Schule nicht fern lag und der ganz schön radikale Implikationen hat. So, man kann aber auch bei dieser radikalen Interpretation von Menschenrechten natürlich nicht stehen bleiben. Das wäre sozusagen immer noch ein radikaler Linksliberalismus, kann man sagen. Was dann eine linksradikale oder materialistische Kritik ausmacht, ist dann der Übergang zu Gesellschaftsanalyse und Kritik auch als Analyse zu verstehen. Agnoli hat die schöne Formulierung, was immanente Kritik sagen verkennt, ist die Verlötung von Norm und Wirklichkeit. Dass dieses Auseinanderklaffen Teil der Wirklichkeit ist und Teil des Systems und eben nicht zufällig und abzustellen. Was die Kritik also bedarf, ist der Übergang von der Kritik am Vorgefundenen, zwecks Besserung, und vom nur Vergleich zwischen Ideal und Leben zur Kritik der Politik, das heißt zu einer negativen wissenschaftlichen Aufgabe, zur sehr detaillierten Analyse, was passiert da eigentlich, warum ist da diese Lücke, warum ist dieses Auseinanderklaffen zwischen diesen menschenrechtlichen Idealen und der Realität heute an den Grenzen, dem Grenzregime. Oder hier noch von Alex Dimirovich klar formuliert, der Kritik geht es also nicht allein um Beanstandung, um Einklagen, darum, dass das, was ist, besser funktioniert, sondern darum zu begreifen, warum es dazu kommt und welche sozialen Kräfte dahin wirken. Und das wäre sozusagen jetzt der Versuch, im nächsten Abschnitt diese Analyse so ein bisschen anzudeuten. Was passiert da eigentlich bei den Grenzen? Das ist eine Kritik, eine an die Wurzel gehende materialistische Analyse. In kurzer Form. Ich glaube, was man klar haben muss, dass so grundlegende Hierarchisierungen, ne, diese massiv ungleiche Lebensbedingungen und Chancen nach sich ziehen, dass sie nicht einfach irgendwie zufällig sind, sondern Ausdruck von grundlegenden Herrschaftsverhältnissen. Das heißt, sie sind zugleich die Basis, aber auch das Resultat davon, wie Gesellschaften sich materiell reproduzieren, wie sie Ressourcen verteilen, wie sie arbeiten. Wenn man sich überlegt, ne, Hierarchisierungen in älteren Herrschaftssystemen, also Feudalismus, ne, Bauern, Leibeigene, Bürgerstand und Adel. Diese Hierarchisierung hatte ja massiv damit zu tun, wie sich die feudale Gesellschaft reproduziert hat, welche Arbeit da gemacht wurde, wie Reichtum produziert wurde, wie Reichtum verteilt wurde. Das war jetzt, also klar waren auch die Adel, Bürger, leibeigene Kategorien, waren irgendwie sprachlich diskursiv konstruiert, aber sie hatten massiv mit der materiellen Reproduktion dieser Gesellschaftsform zu tun. Auch sagen Patriarchat im Sinne alten Form, vielleicht im 19. Jahrhundert, heute immer noch, hat ja massiv damit zu tun, ne? Wer macht welche Arbeit, wer hat Vorteile in der Gesellschaft, wer hat Nachteile, wie werden Ressourcen verteilt. Der koloniale Rassismus war ja auch nicht nur eine sprachliche Sache, sondern hatte massiv damit zu tun, wie in einer bestimmten Phase des Kapitalismus und auch davor schon teilweise Reichtum angeeignet und organisiert und verteilt wurde. Und auf der Ebene kann man, glaube ich, die Frage stellen, ne? Was hat denn diese Hierarchisierung und massive Ungleichbehandlung auf Basis von Staatsbürgerschaft, was hat diese Festung Europa mit der Art und Weise zu tun, wie sich die Europäische Union heute reproduziert und ihre Ressourcen verteilt? Also die Art und Weise, wo kommt der Reichtum her, wer produziert den Reichtum, wer profitiert, wer bestimmt. So, und mein Motiv wäre, glaube ich, klar zu haben, dass diese Ungleichbehandlung klassisch sprachlich diskursiv konstruiert und alles irgendwie, aber man wird es halt nicht verstehen, was da passiert, wenn man es nur auf so einer dekonstruktivistischen Ebene versteht, sondern man muss irgendwie die materiellen, auch maßgeblich kapitalistischen und rassistischen Verhältnisse anschauen, die dahinter stehen, die dafür sorgen, wer macht die Arbeit, wer profitiert, wer kriegt die Ressourcen und wer nicht. Ein Ansatzpunkt, um das zu versuchen, wäre sich zu fragen, okay, was, wo kommt denn diese massive Bewegung her? Ich glaube, man muss klar haben, dass es sicher Leute viele, viele Gründe haben, dass man nicht alle aufzählen kann, dass es aber schon Gründe gibt, die eine große Rolle spielen und sagen, es gibt manchmal in der Linken so den Versuch, einfach mal zu ignorieren oder sich gar nicht so sehr dafür zu interessieren, was für Gründe die Leute haben. Ich glaube, das geht viel. Man muss schon sehr genau wissen, was geht da vor, man muss die Verhältnisse kennen. Und mein Argument wäre zu sagen, dass die Reaktion auf kapitalistische Verhältnisse ein massiver Grund ist oder massiv was damit zu tun hat, warum sich viele Leute in Bewegung setzen. Nicht alle, es gibt viele Gründe, aber ohne das wird man es nicht verstehen. Man kann das Argument so machen, dass man versteht, ne, das Konkurrenzprinzip des Kapitalismus resultiert in diesem Wachstumsdrang. Kapital muss sich ständig verwerten, Kapitalismus muss wachsen, es muss dauernd neue Möglichkeiten zur Verwertung geben. Um diese Möglichkeiten zu finden, gibt es, also, ich würde sagen, fast unzählige, aber auch zentrale Akkumulationsstrategien. Also wo kommt die Verwertung her? Und was auffällt, dass viele dieser Akkumulationsstrategien, die heute irgendwie Kapitalverwertung organisieren, mit diesen Fluchtursachen in Verbindung gebracht werden. Also dieses Landgrabbing in Afrika und in anderen Regionen, wo lokales Land, Gemeindeland umgewandelt wird für industrielle Landwirtschaft, Bauprojekte, wo Leute vertrieben werden, die Überfischung, das Beispiel habe ich genannt, der Freihandel mit TTIP und so weiter, die Auswirkungen auf den globalen Süden werden diskutiert. Waffenexporte kommt oft so aus diesen friedenspolitischen Zusammenhängen, so, und sicher auch noch viele weitere. Aber das Argument ist ja im Kern, dass diese Akkumulationsstrategien zu so diesen Prozessen der schöpferischen oder der kreativen Zerstörung beitragen, nach diesem Zitat von Josef Schumpeter. Das heißt, sowohl kapitalistische Expansionsprozesse wälzen Gesellschaften um, zerstören Gesellschaften, zerstören alter Lebensweisen, als auch die Krisen dieser Dynamiken führen zu Umwälzungen. Und ich glaube auch, der Begriff der schöpferischen Zerstörung, der ist schon ein kritischer Begriff, wenn man das ernst nimmt, dass dauernd Verhältnisse und Gesellschaften zerstört und umgewälzt werden, dann versteht man halt, ne, dass es immer wieder notwendig dazu kommt, dass Menschen nicht mehr so leben können und nicht mehr dort leben können, wo sie davor gelebt haben. Dass sie sagen, das ist eine große Debatte, ne, mehr oder minder gezwungen sind oder sich auch relativ autonom entscheiden, sich auf den Weg zu machen. Das heißt, ich mache es gleich noch ein bisschen konkreter, aber auf so einer abstrakten Ebene kann man, glaube ich, sagen, dass der kapitalistische Akkumulationsprozess in Zyklen in verschiedenen Orten unterschiedlich, aber tendenziell immer wieder dazu führt, dass Menschen enteignet werden, verarmt werden, proletarisiert, prekarisiert und durch die sich daran anschließende gewaltsame Eskalation sozialer Konflikte irgendwie vertrieben werden oder sich dazu entscheiden. Was, glaube ich, entscheidend ist und wo auch der gesellschaftliche Widerspruch und der Kampf irgendwie in dieser Dynamik entsteht, ist, dass Menschen sich nicht alles gefallen lassen. So ein Zitat von diesem Christoph Speer, vielleicht kennt ihn einer, so ein altes Buch, Die Aliens sind unter uns, Herrschaft und Befreiung im demokratischen Zeitalter, das ist ganz witzig. Und er argumentiert halt, Befreiung und Kampf basiert zentral darauf, dass Menschen wie ein Sack Flöhe sind. Ja, die lassen sich nicht alles gefallen. Wenn die in sozialen Verhältnissen leben, die ihnen nicht passen, dann wehren die sich, dann gehen die weg, dann machen die subversive Alltagsstrategien und so weiter. Man kann das ein bisschen weniger flapsig mit diesen Kategorien von Albert O. Hirschman sagen, Exit und Voice. Voice wäre sozusagen, ne, Menschen sind in sozialen Verhältnissen, die ihnen nicht passen, in Situationen, die sie negativ finden. Sie reagieren mit ihrer Voice-Option, sie äußern Kritik, sie protestieren, sie streiken, sie machen Aufstände, sie gehen vielleicht auch wählen, sie organisieren sich, sie machen auch ganz massiv Alltagswiderstand, subversive Mikropraktiken. So, und versuchen, die Verhältnisse zu ändern. Zweitens ist aber auch, wenn ich in Verhältnissen lebe, die mir nicht passen, ist Exit oder Escape immer eine Option. Aber das gilt jetzt nicht nur dafür, dass Flucht und Migration eine Strategie sind, aus ja, Räumen rauszugehen, die mir nicht passen, sondern aus ganz, ganz vielen Herrschaftsverhältnissen. Wenn ich in einer patriarchalen Ebene Ehe lebe oder die irgendwie missbräuchlich ist oder mir einfach nicht passt, dann kann ich die Exit-Option wählen und mich scheiden lassen. Und als sagen, Scheidung überhaupt juristisch und ökonomisch möglich wurde, gerade für Frauen, hat das auch eine massive Auswirkung gehabt, ne, auf die Machtverhältnisse innerhalb von Ehen. Also Exit-Option ist auch ein Machtinstrument. Wenn mir ein Job nicht passt, kann ich kündigen. Dass ich meinen Job überhaupt kündigen darf und nicht Sklave bin oder Leibeigener, ist auch erkämpft worden. Ne? Da kann man schon sehen, dass dieses Recht wegzugehen, auch was erkämpft ist, ist auch ein Machtinstrument ist. Wenn ich in einer Armee diene, die mir nicht passt, kann ich desertieren. Also man kann viele Beispiele nennen. Und das Motiv wäre, dass eben auch Flucht und Migration politische Exit-Strategien sind, die auf einem Kontinuum von Zwang und Eigensinnigkeit angesiedelt sind. Es gibt eine große Debatte dazu, ne, wie sehr entscheiden sich Leute, autonom dafür wegzugehen und wie sehr sind die gezwungen. Und ich glaube, man kann festhalten, es kommt auf die Situation an. Oft sind Leute gezwungen, sie haben wenig Optionen, aber es gibt auch dieses Motiv der relativen Autonomie und der Eigensinnigkeit. Und es gibt, sagen die, lange Debatte zum Begriff der Autonomie der Migration, die unter anderem sagt, dass Flucht und Migration wirkliche Bewegungen sind. Es gibt diese Formulierung, ne, wie der Kommunismus, der die wirkliche Bewegung ist, die den jetzigen Zustand aufhebt. Also Flucht und Migration sind auch soziale und politische Bewegungen. Die sind vielleicht individuell erstmal auch egoistisch und eigennützig für die eigenen Leute und für sich selbst motiviert. Zusammengenommen werden das aber politische Bewegungen, die eine historische Kraft sind, die auch Herrschaft und Kontrollen vor sich hertreiben. Und wenn man sich die Bilder anschaut aus diesem langen Sommer der Migration, dann dachte ich, dieses Motiv, dass Migrationsbewegungen diesen politischen Charakter haben, ist gar nicht so deutlich geworden wie, wie selten zuvor. Also na, da alles Bilder aus Ungarn oder links unten, rechts unten ist aus der tschechischen der mazedonisch-griechischen Grenze mit dem Merkel-Plakat. Rechts oben ist dieser Marsch auf der Autobahn. Irgendwie, das sieht eigentlich aus wie eine Demo, wie so eine Europa-Demo. Aber es ist, es ist die Bewegung der Migration. Links unten sieht aus wie eine Straßenschlacht. Ne? Das könnte irgendwie auch Athen sein. Aber es ist die Grenze zwischen Ungarn und Serbien. So, das ist der, der politische, verändernde Charakter, den die Bewegung der Migration hat, wird, glaube ich, deutlich. Und man kann hier schon ein bisschen ahnen, wenn man nur über die armen Flüchtlinge spricht und über die Menschenrechte geht dieser politische, kämpferische Charakter der Migration ein bisschen runter. Und den darf man nicht vergessen. Was man sich auch klar machen muss, ist, glaube ich, dass diese Dynamik, diese Sequenzen von Akkumulationsprozessen, die führen zu Krisen, zu Konflikten und darauf reagieren Menschen mehr oder minder eigensinnig mit Mobilität, dass das jetzt nichts ist, was jetzt in den letzten Jahren erst ist, sondern dass das Dynamiken sind, die den Kapitalismus seit seinem Beginn auszeichnen. Also Marx beschreibt im Kapital, Band 1, im letzten Kapitel, wo er über die ursprüngliche, sogenannte ursprüngliche Akkumulation spricht, die Dynamik in Schottland im 17. Jahrhundert oder im 18. Jahrhundert, wo kleine Farmer, Bauersfamilien gelebt haben, die vertrieben werden durch diese Enclosures, um Platz zu machen für kapitalistische Schafzucht. Ne? Die Wolle wurde dann in den Textilfabriken verarbeitet. Die Leute sind geflohen und vertrieben worden nach Nordengland, wo sie dann auch als Arbeiterinnen eingesetzt wurden. Die Industrialisierung Mittel- und Westeuropas im 19. Jahrhundert hat, ich glaube, ich habe irgendwie die Zahl von 55 Millionen Menschen im Kopf, die im 19. Jahrhundert, vielleicht bis zum Ersten Weltkrieg, emigriert sind in die USA und andere Länder als mehr oder minder eigensinnige, relativ autonome Reaktion auf die Umwälzung, die die Industrialisierung mit sich gebracht hat. Für die 30er Jahre, es gibt dieses wundervolle Buch von John Steinbeck, Früchte des Zorns, kann ich sehr empfehlen, wo er darüber schreibt, wie die Krise in den USA in den 30er Jahren Leute dazu bringt, ihre Pleitefarmen, die von großen Agrokonzernen aufgekauft werden, von Banken aufgekauft werden, wie die Leute zur Binnenmigration nach Kalifornien getrieben werden, wo sie schlecht behandelt werden, wo sie kämpfen müssen. Also Früchte des Zorns, sehr zu empfehlen. Man kann das in den 80er Jahren sehen, im globalen Süden scheitert Entwicklung. Die IWF und Weltbank setzen Strukturanpassungsprogramme durch, was sagen diese New Refugees, also das damals gesandte Süd-Nord-Migration in neuer Form sicher forciert hat. Und ich denke, dass man die Mobilität, um die es heute geht, der Sommer der Migration, die Mobilität der letzten Jahre, auch vor diesem Kontext sehen muss. Also diese globale Struktur- und Vielfachkrise, die Unfähigkeit der herrschenden Kräfte und auch anderer Fraktionen, diese vielfältigen Krisen zu lösen, der Arbeit, der Ernährung, von Klima und Umwelt, der Kriege, Terror, Wachstum, Kehr, also so viele Konfliktfelder, sie kriegen es nicht hin, das zu lösen. Sie sind, die herrschenden Fraktionen sind unfähig und oder unwillig, wahrscheinlich beides, die Erwartungen an das menschenwürdige Leben für andere zu erfüllen. Also ich glaube, sie sind unwillig, weil es sie auch nicht wirklich interessiert, solange sie ihre Lebensweise absichern. Sie sind aber auch unfähig, weil sie es nicht schaffen, die inneren Widersprüche des Kapitalismus gleichzeitig zu erfüllen und gleichzeitig hohe Profite zu machen und dieses Modell zu erhalten. So. Luft holen. Das sind ja durchaus Motive, die auch in der aktuellen Kritik auftauchen. Also wenn man vielleicht rekapituliert, dass Flucht nicht komplett, aber maßgeblich auch Reaktionen sind und Versuche, die gegenwärtige kapitalistische Formation auf zum Vorteil privilegierter Klassenfraktionen abzusichern, zu stabilisieren, dann kann man sich fragen, es wird ja durchaus Kritik geübt, also Strategien wie Landgrabbing, Freihandel, Waffenexporten und so weiter. Was würde aber passieren, wenn man dem Kapital, diesem krisenhaften Kapitalismus, heute all diese Strategien, die zugleich Flucht und Migration nach sich ziehen, die Fluchtursachen produzieren und auf die Menschen eigensinnig mit Flucht reagieren, wenn man die dem Kapitalismus entziehen würde. Und meine These wäre, dass der Kapitalismus aus bestimmten Gründen, die man auch analysieren könnte, massive Probleme hat, sich stabil zu reproduzieren, genug Verwertungsmöglichkeiten zu finden. Und wenn man ihm jetzt auch noch alle Strategien entziehen würde, die zur Flucht irgendwie beitragen, ja, würde das die globale Krise verschärfen. Und es würde sozusagen auch massive Konsequenzen haben. Das muss einem aus einer linksradikalen Perspektive jetzt nicht groß stören, aber es zeigt irgendwie, dass es verkürzt ist und so ein bisschen unehrlich, wenn man nur so Einzelstrategien kritisiert, ohne den systemischen Kontext da mitzudenken. So, das war sozusagen der erste Teil. Man kann sich jetzt fragen, warum reagieren denn die Staaten des globalen Nordens mit der Art massiver Abschottung? Warum haben wir überhaupt diese Aufgabe? Warum haben wir das nötig, diese massive Kritik zu üben? Welche Widersprüche und Dynamiken treiben also zentral diese Abschottungspolitik? Die Frage ist vielleicht noch mal ein bisschen mysteriöser, wenn man sich klar macht, dass Migrationspolitik ja auch Arbeitskraftpolitik massiv ist. Also diese Wanderarbeiterin, die mobile migrantische Arbeitskraft ist ja oft auch äußerst funktional für kapitalistisches Wachstum und löst Arbeitskraftprobleme. Also diese Kategorien des MINT-Fachkräftemangels, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik und der Niedriglohnsektor, das sind ja vielleicht die beiden zentralen Arbeitskraftprobleme, wo sich kapitalistische Kräfte Lösungen und Beiträge erhoffen durch die Migration. Ich lasse es ein bisschen weg. Man kann, glaube ich, klar haben hier, ich mache es ganz kurz, dass diese Arbeitskraftprobleme auch nichts Neues sind, dass irgendwie mobile Arbeitskräfte immer dazu beigetragen haben, die immer wiederkehrenden, aber in ihrer Gestalt unterschiedlichen Arbeitskraftprobleme verschiedener kapitalistischer Formationen zu lösen. Also Arbeitskräfte müssen mobilisiert werden, passend nach bestimmten Kriterien, nach Ort, wo sie sind, nach Zahl, nach Qualifizierung, nach dem Preis, nach ihrer Disziplin und Gesundheit. Und dass Kapitalfraktionen und Staaten unterschiedliche Strategien haben, das zu tun. Sie können die Produktion dorthin verlagern, wo die passenden Arbeitskräfte sind. Sie können mehr lokale Arbeitskräfte mobilisieren, sie können mehr Maschinen einsetzen. Sie können aber auch Arbeitskräfte zum Produktionsort bringen, mit Zwang, mit Anreizen, mit verschiedenen Methoden. Und das ist halt heute das, was Migrationspolitik oder Migration Management genannt wird. In älteren Formationen wäre mein Argument, war das mehr mit Zwang und Gewalt verbunden. Also was wie Sklaverei, das Kuli-System, das Placero-System in den USA, zwischen USA und Mexiko, die Gastarbeiterregime. Die waren sehr unterschiedlich, sie haben aber alle darauf gezielt, bestimmte Arbeitskraftprobleme durch migrantische Arbeitskraft, im weitesten Sinne mobile Arbeitskraft zu lösen. Das heißt, man kann argumentieren, dass Marx doppelt freier Lohnarbeiter, von dem er spricht, ist sagen Wanderarbeiterin, die kein Verbot hat, kein feudales Verbot hat, mobil zu sein, aber auch keine reale Alternative hat, als mobil zu sein, als sich auf den Weg zu machen. Und wenn man sozusagen klar hat, dass Kapitalismus auf einer bestimmten Art und Weise massiv auf diese Mobilität von Arbeitskräften angewiesen ist, dann ist es eigentlich nochmal seltsamer, warum es diese massive Abschottung gibt. Warum dann der Aufwand und die Brutalität der Grenzregime, um deren Kritik es ja auch heute geht. Meine These ist, dass es gibt zum einen Rassismus und es gibt zum anderen, das ist auch eng verbunden, so einen strukturellen Chauvinismus in diesen kapitalistischen Nationalstaaten, der vielen Abschottung als naheliegend und rational erscheinen lässt. Und ich glaube, Rassismus ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt, so im engeren Sinne. Also Menschen, ich sage das immer so ein bisschen flapsig, ne, aber es gibt Menschen, denen ist es irgendwie ehrlich wichtig, dass hier in Deutschland, in Europa, in Österreich nur weiße Menschen leben. So, ne? Also es ist ein bisschen komisch, das so zu sagen, aber die meinen das ernst, die setzen sich voll dafür ein, dafür mobilisieren sie, dafür setzen sie Gewalt ein. So, und das ist denen wichtig und dafür setzen sie sich ein. Auch weil sie sich da auch Vorteile eröffnen, auf materielle, symbolische Vorteile, sie fühlen sich besser. So, aber ich denke, dass dieser Rassismus als eigenständiges Herrschaftsverhältnis nicht alles erklärt oder dass er sich eben auf diese spezifische Art verbindet mit einem Chauvinismus, der aus diesen kapitalistischen Nationalstaaten entsteht. Also man könnte sich ja da muss diskutieren, ob das eigentlich überhaupt trennbar ist. Was steckt hinter diesem strukturellen Chauvinismus? Was meine ich damit? Ich habe da ein Argument gefunden oder ein schönes Zitat aus der FAZ von November. So ein Kommentar aus der FAZ zu Merkels böser Flüchtlingspolitik. Die FAZ schreibt, so gut wie alle, die das große Auffanglager Deutschland erreichen, werden hierbleiben. Die Kanzlerin sollte ihren Regierungsauftrag nicht dazu nutzen, den Gesellschaftsvertrag aufzukündigen. Und ich dachte, das ist ja ganz witzig, was meint dann die FAZ, was meinen diese Konservativen mit Gesellschaftsvertrag? Da steckt ja anscheinend eine ganze Menge dahinter. Und ich glaube, man kann das ein bisschen erklären mit diesem Begriff des nationalsozialen Staates, den Etienne Badibar geprägt hat. Man kann da ansetzen und sagen, dass Kapitalismus ein grundlegendes, krisenhaftes System ist. Es ist zerrissen von Antagonismen, von Konflikten, von Widersprüchen. Die Verwertung stockt und stolpert, dann ist dauernd blockiert. Und auf eine bestimmte Weise ist es überraschend und seltsam und erklärungsbedürftig, dass so ein System, so eine Produktionsweise, die so krisenhaft ist, eigentlich dauerhaft existieren kann. Und die Antwort, warum Kapitalismus trotzdem existiert, ist, dass diese Widersprüche und Konflikte und Antagonismen reguliert werden. Die werden in eine Art überführt, die dafür sorgt, dass Krisen befriedet werden, dass Konflikte verschoben werden, nicht komplett gelöst, aber prozessiert auf eine Art, die dafür sorgt, dass nicht alles auseinanderfliegt. Und Badibar argumentiert nun, dass primär nach dem Zweiten Weltkrieg in diesen Formationen sowas entstanden ist, was er nationalsoziale Staaten nennt, also die symbolische wie auch materielle Integration oder Einbindung von großen Teilen dieser nationalen Arbeiterinnenklassen, also die Kombination aus Nationalismus und Sozialpolitik, von realen materiellen Zugeständnissen, hat dazu geführt, dass Klassenkonflikte in friedlichere Formen überführt worden sind und dass diese Krisentendenzen für lange Jahrzehnte befriedet worden sind. Die Folge, sagt Badibar, ist aber, war unter anderem, dass es zu sagen Nationalisierung der nationalen Arbeiterinnenklasse, dann kam also eine nationale Formbestimmung des Politischen. Alle sozialen, politischen, sozialpolitischen Ziele, die man sich überhaupt setzen konnte als Gewerkschaft, als linke Partei und so weiter, mussten dann in diesen nationalsozialen Wohlfahrtsstaaten in Begriffen, in Kategorien formuliert werden, die an den nationalen Staat gerichtet waren. Also wenn ich irgendwie die Bedingungen, die Lebensbedingungen der Bevölkerung irgendwie verbessern will und entscheide ich und richte mich jetzt nicht an den Nationalstaat in Österreich oder Deutschland, dann bin ich eigentlich politikunfähig. Dann bin ich realpolitisch, kann ich eigentlich nichts erreichen. Und das ist sozusagen die nationale Formbestimmung von fast allen politischen Fragen. Wenn ich mich der nationalen Form verweigere, kann ich eigentlich nichts machen. Genau, und das führt dazu, dass diese nationalisierten Arbeiterinnenklassen und die Einzelnen darin sich zunehmend abhängig vom Erfolg des eigenen Nationalstaates in der Weltmarktkonkurrenz führten oder den Bestaat als Bedingung eigener Existenz sahen, zunehmend sahen. Das sind auch Zitate oder Paraphrasen aus dieser ums ganze Broschüre zum Staat, die vor ein paar Jahren rauskam. Und diese Integration, diese Verbindung von den einzelnen Nationalbürgerinnen mit ihrem Staat ist sozusagen der Effekt, die Widersprüche des Kapitalismus über Nationalstaaten zu regulieren. Entscheidend ist nun für die Frage von Migration und Grenzen, dass diese Klassenbündnisse, diese nationalen Klassenbündnisse notwendig darauf beruhen, dass es zu einer gewissen Ausgrenzung der Nichtstaatsbürgerinnen kommt. Der nationale Gesellschaftsvertrag, das heißt die realen materiellen Zugeständnisse, die es auch gibt, ne, im Rahmen von Sozialpolitik, selbst auch die natürlich die symbolische Integration funktioniert nur, wenn andere ausgegrenzt werden. Wenn man, was man klar haben muss, dass die Sozialpolitik im weitesten Sinne, die relativ hohen Löhne, Sozialleistungen, freie Bildung und so weiter, dass das ja vom kapitalistischen Mehrprodukt abgezogen werden muss. Das heißt, es ist tendenziell ein Druck auf die Profite. Und wenn diese Leistungen sowohl territorial als auch personell immer weiter ausgeweitet würden, würden die Kosten dieses Kompromisses tendenziell sehr weit steigen und würden die Profite tendenziell gegen Null sinken lassen. Das heißt, irgendwie die personelle Beschränkung der Kompromisskosten ist aus Sicht der Kapitalfraktion eine notwendige Bedingung dafür, dass diese Kompromisse weiter unterstützt werden. Wenn die Kompromisse so teuer werden, dass die Profite gegen Null sinken, dann könnte sich die Kapitalfraktion diesen nationalsozialen Staat auch letztlich sparen. So, das Motiv ist nun, dass die Teile der Weltarbeiterinnenklasse, kann man sagen, die nationalen Bürgerinnen, ihre eigenen nationalsozialen Privilegien auch durch Abschottung und Ausgrenzung zu verteidigen versuchen. Also diese Versuche bekommen sozusagen nochmal mehr Dringlichkeit, als dass ihre Privilegien ja massiv bedroht sind durch die neoliberale Formation des Kapitalismus, also Sozialabbau, Krise, Prekarisierungsangst, lassen Chauvinismus und Festung rational erscheinen zu einem gewissen Maße, um die eigene Privilegien zu verteidigen. Und es gibt ja jetzt diese neue Kampagne, das fand ich irgendwie ganz passend, von auch aus dem ganzen Kontext, Nationalismus ist keine Alternative. Und klar, also auf einer bestimmten Ebene stimmt es, Nationalismus wird die großen kapitalistischen Probleme nicht lösen, wird auch den hier von Prekarisierungsangst bedrohten letztlich keinen Ausweg aus ihrer Prekarisierung weisen, weil das sind kapitalistische Prozesse, die zu diesen Abstiegsängsten führen. Ich glaube aber, dass so noch ein Appell, dass Nationalismus die falsche Strategie ist, vielleicht dann in die Schwierigkeiten läuft, weil die Privilegien, die relative Privilegierung, die die Bevölkerung hier in ihrer imperialen Lebensweise besitzen, tatsächlich darauf beruhen, dass andere ausgegrenzt werden. Also wenn man sich klar macht, dass massiv ungleiche Lebensbedingungen herrschen im globalen Norden und Süden, dass die parallel, ne, Lohnunterschiede, Sozialleistungen, dass die parallel nur dauerhaft existieren können, weil sie durch Grenzen, durch Migrationskontrollen voneinander getrennt sind. Also dass wir, sage ich jetzt mal, ne, die im globalen Norden leben, die Möglichkeit haben, die Lebensbedingungen im Süden ignorieren zu können, wenn wir denn wollen. Ja? Das liegt daran, dass es diese Grenzen und Migrationskontrollen gibt. Ne? Man kann sich damit beschäftigen, man kann zu Veranstaltungen gehen, Bücher lesen, irgendwelche Reportagen und Filme schauen, muss man aber nicht. Ja? Wenn man die verweigern, wenn man sich dafür nicht interessieren will, hat man die Möglichkeit dazu. Und ich glaube, diese Absicherung der eigenen Privilegierung durch die Grenzregime führt dazu, dass Nationalismus auf eine bestimmte Art doch irgendwie für manche Leute eine Alternative ist. Die haben eine bestimmte Lebenszeit, wo sie denken, naja, also unterbewusst würde ich sagen, in meiner Lebenszeit setze ich mal lieber auf die nationalistische Karte, das ist eigentlich die schlauere Strategie, als auf den Kommunismus zu hoffen, wo es dann allen gut geht. Und von daher ist die Forderung, Nationalismus ist keine Alternative, sicher nicht falsch irgendwie, aber man muss, glaube ich, den rationalen Kern verstehen, der Menschen hier unterbewusst mindestens auf diese nationalistische Karte setzen lässt. Genau, und deshalb unterliegen Grenzen, Grenzregime, Migrationskontrollen, wäre mein Begriff einer tiefen Hegemonie. Sie sind egoistisch und unmoralisch und irgendwie abscheulich, aber sie haben zu einem gewissen Maße einen rationalen Kern. Genau, deshalb wäre die Festung Europa, die Abschottung, nicht nur im engeren Sinne rassistisch motiviert, sondern national-chauvinistisch. Und nationaler Chauvinismus hat ja einen viel breiteren Konsens. Ne? Also viele Leute würden erstmal sagen, ich bin nicht rassistisch, aber die Nationen finden eigentlich ja die weit überhangende Mehrheit der Leute immer noch super toll. So, ich komme zum Schluss. Es gibt ja auch viele schöne Zitate von großen Leuten, die klargemacht haben, eine Analyse allein reicht nicht. Wie Marx sagte, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern. Oder auch von Johannes Agnoli, es genügt nicht, angesichts der Missstände die Zustände verantwortlich zu machen. Also Agnoli sagt, die Kritik muss letztlich zu praktischer Kritik werden. Und ich glaube, was die Analyse bisher klar gemacht hat, ist, dass eine Politik von Norbarda, von offenen Grenzen, von globaler Bewegungsfreiheit ein großes, langfristiges, gegenhegemoniales Projekt werden muss oder so gedacht werden kann. Ich mache oft gerne sagen, die Analogie zum Abolitionismus, also zur Bewegung zur Abschaffung der Sklaverei in Großbritannien, in den USA, in anderen Ländern. Das waren auch Kämpfe, die in vielen Stadien und Einzelkämpfen geführt wurden über etwa 100 Jahre, kann man vielleicht sagen, von Mitte, Ende des 18. Jahrhunderts bis Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts. Und die haben auch schon früh radikalere Forderungen gemacht, Sklaverei komplett abschaffen. Bis das aber komplett durchgesetzt war, hat es lange gedauert. Und ich will gar nicht sagen, dass man nicht hoffen soll, ne? Grenzen auf sofort und gleiche Rechte für alle. Aber man muss sich klar machen, dass diese Herrschaftsverhältnisse so grundlegend mit den Reproduktionsform mit diesem grundlegenden kapitalistischen System und seiner Formation verbunden sind, dass es unwahrscheinlich ist, dass man das über Nacht erreichen wird. Wenn man also dieses Dilemma einer No-Border-Politik nochmal versucht auf den Punkt zu bringen, könnte man sagen, dass diese Hierarchisierung als Zusammenfassung aufgrund zufälliger Staatsbürgerschaft ist wie ein feudales Privileg. Es ist, wenn man die Menschenrechte konsequent und radikal interpretiert, eigentlich nicht zu rechtfertigen, dass Menschen aufgrund solcher Zufälligkeit so massiv ungleich behandelt werden. Man kann mit der Analyse sehen, dass die heutige kapitalistische Formation die Lebensweise, die Menschen im globalen Norden privilegiert, zugleich Fluchtursachen schafft und durch die Grenzregime verteidigt wird. So, und das wären ja sozusagen die Motive, warum eine linke Politik versucht, da so radikal mit No Border darauf zu reagieren. Aber vor dem Dilemma da steht, dass die Öffnung von Grenzen könnte die ohnehin neoliberal überlasteten Staaten, Sozialstaaten noch weiter überlasten. Also diese Überlastung ist auch eine politisch gemachte Überlastung und könnte die Konkurrenz unter den Unabhängigen um Jobs, um die ohnehin begrenzten Sozialleistungen weiter verschärfen. Ich glaube, man muss auch sehen, also gerade an der was jetzt in Europa passiert, dass die Politik der offenen Grenzen oder der teilweise offenen Grenzen nur diese rassistischen und nationalistischen Kräfte so massiv stärkt, dass irgendwie faschistische Gegenprojekte eine reale Gefahr sind. Und auch, das ist, glaube ich, kein Grund natürlich nicht dafür zu streiten, aber dass diese Gefahr einer wirklich autoritären, faschistischen Gegenprojekt, das an die Macht kommt, auch beachtet werden muss. Also dieses Dilemma ist, glaube ich, da und ich habe hier fast zum einen Abschluss ein Dilemma, was von Rosa Luxemburg formuliert wurde vor fast genau 100 Jahren im Ersten Weltkrieg, wo sie gesagt hat, auch damals, die bürgerliche Gesellschaft steht vor einem Dilemma, entweder Übergang zum Sozialismus oder Rückfall in die Barbarei. Und ich glaube, dieses Motiv, dauerhaft zu akzeptieren, dass die eigene Lebensweise durch Grenztote, durch massive Entrechtungen, durch diese dystopischen Großtechnologien dauerhaft abgesichert wird und zu wissen, das passiert eigentlich nur zum eigenen Vorteil, um die eigenen Privilegien zu sichern. Vor diesem Dilemma steht, sagen nicht nur wir, sondern die bürgerliche Gesellschaft, ob sie das akzeptieren will. Man könnte auch aus einer linken Perspektive sagen, es geht eigentlich nicht um den Rückfall in die Barbarei, sondern die Barbarei ist der kapitalistische Normalzustand, das passiert ja irgendwie beständig, aber es geht um die Fortsetzung, es geht um Vertiefung. Und jetzt zum Schluss noch so ein paar Ansatzpunkte, über die wir vielleicht auch diskutieren können, vielleicht auch was die politische Situation und Praxis hier in Österreich ist. Ich würde argumentieren, wenn man globale Bewegungsfreiheit versteht als ein gegenhegemoniales Projekt, das langfristig ist, dann kann man da vielleicht mit zwei Ansatzpunkte in zwei Gruppen einteilen. Ich glaube, erstens ist es entscheidend, grundlegend und langfristig einen gesellschaftlichen Pol zu bilden, der diese Unmenschlichkeit der Grenzregime nicht akzeptiert, ja, der sich verweigert, das dauerhaft zu akzeptieren und der zugleich eine klare, illusionslose Analyse hat, was da eigentlich passiert, wo die herkommen. Also, dass man einen offensiven Diskurs formulieren muss und diesen radikalen Humanismus nutzt, vielleicht, wie ich das vorgeschlagen habe, und sagt, nee, es ist, wenn man darüber nachdenkt, ist es nicht zu rechtfertigen, diese Ungleichbehandlung. Die Analyse, klar hat, dass Fluchtursachen unchauvinistisch systemisch bedingt sind, dass die was mit Kapitalismus zu tun haben, mit der spezifischen historischen Formation, auch in der wir stecken. Dass es nicht darum geht, sozusagen hier, wie Anna Arendt meint, den armen Flüchtlingen zu helfen, sondern dass es um Internationalismus geht. Also diese Frage, how is your liberation bound up with mine? Wie sind die Kämpfe, die verschiedene Leute an verschiedenen Orten führen, wie sind die verbunden und wie können wir auch gemeinsame Kämpfe führen? Ich glaube da, dass viertens gerade in dieser Weise dieser Praktiken der Linken, auch der Linksliberalen von Support, von Willkommensinitiativen und gemeinsam kämpfen bei allen Problemen und Widersprüchen, die da drin stecken, ganz, ganz entscheidend sind. Ich habe einiges gelesen zur Geschichte dieses Abolitionismus, zur Abschaffung der Sklaverei und was in den USA ein ganz wichtiger Moment war in dieser Bewegung, die es schon länger gab, als sie begann mit geflohenen Sklaven oder versklavten Menschen, die dann in den Nordstaaten waren, mit denen zu kooperieren. Ja, es gab da auch massive Konflikte, aber es hat diese Bewegung grundiert, radikalisiert und verändert. Als es darum ging, in den Nordstaaten die entflohenen Leute wieder abzuschieben, einzufangen in die Südstaaten, gab es da massive Blockaden und Konflikte und Straßenschlachten. Und diese gemeinsame Bewegung ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt bei allen Problemen, die es dabei gibt. Man muss, glaube ich, die Abwehrkämpfe führen und das asylpolitische Rollback versuchen, also die schlimmsten Tendenzen, die es gibt, zu verhindern und Sachen besser durchzusetzen. Und ich glaube, auch da ist wichtig, klar zu haben, dass selbst unter kapitalistischen Bedingungen sind diese massiv brutalen, unmenschlichen Grenzregime sind nicht strukturell notwendig. Ne? Also man kann sich streiten, ob offene Grenzen und gleiche Rechte für alle unter kapitalistischen Bedingungen wirklich notwendig, wirklich möglich wären. Ja? Aber man kann, glaube ich, klar sehen, nichts spricht dagegen, dass im Kapitalismus dieses Grenz- und Migrationsregime sehr viel liberaler, sehr viel humaner sein könnte. Das ist nicht strukturell erzwungen, sondern es ist nur, in Anführungszeichen, eine Frage von politischen Kämpfen und von Macht- und Kräfteverhältnissen. Ich glaube, man muss klar haben, dass auch diese gegenwärtige neoliberale Formation zu überwinden oder abzuschwächen entscheidend ist. Also, dass die Angst vor Prekarität oder der bereits geschehene Abstieg von großen Schichten in Europa natürlich massiv zu dem Chauvinismus beiträgt. Und wenn durch eine Überwindung dieser neoliberalen Formation erreicht werden könnte, dass diese Prekaritätsangst nicht mehr so scharf ist, würde das auch Spielräume eröffnen für eine linke Migrationspolitik oder für eine Intervention da. Dass auch zweitens die Ressourcen, die gebraucht werden, um sagen die Leute hier willkommen zu heißen, um mehr Schulen zu bauen und Häuser zu bauen, Krankenhäuser, was man alles braucht, dass die natürlich auch dadurch massiv begrenzt sind, dass es diese neoliberale Austeritätspolitik gibt. Und wenn man da sozusagen in dem Modus eines radikalen Reformismus den gesellschaftlichen Reichtum, den es gibt, irgendwie öffentlich aneignen würde, dann könnte man da auch viele Probleme lösen. Dann würde es nicht diese künstlich erzeugte Überlastung geben. Schließlich und zum Schluss muss auch klar sein, dass es nicht nur darum gehen kann, so isoliert das Recht zu kommen, oder wegzugehen, zu erstreiken, sondern eigentlich geht es auch um das Recht zu bleiben. Also die Leute müssen die reale Möglichkeit haben, nur dann zu gehen, wenn sie das wirklich möchten. Ne? Und dann gehen sie vielleicht auch nur aus Liebe, aus Neugier, aus ganz vielen Gründen und nicht, weil sie sich dazu gezwungen sehen. Das heißt, um diese vielen Prozesse der kapitalistischen Vielfachkrise zu überwinden, bleibt letztlich, und das ist ja hier in dem Kontext vielleicht nicht so überraschend, bleibt letztlich nichts anderes als über postkapitalistische, systemtransformierende, sozialökologische Perspektiven nachzudenken. Dankeschön. Dankeschön. Okay.